Solange die exilierten Göttlichen den Gral besitzen und den Vril wiedererobern können, besteht Hoffnung. Im Mysterium der Plasmation, das wir in diesem Buch als Erlebnis schilderten, gehören nicht alle Archetypen der Schöpfung oder dem Erlöschen des Demiurg an, das sich nur als Nachahmung und Verfälschung vom fünften Himmel an abwärts vollzieht, wie die Katharer behaupteten. Verfälschung und Nachahmung einer anderen Schöpfung, die angetreten ist, zu fesseln, sie mit einer schweren Schicht unheimlicher, mechanisierter und illusorischer Materie bedeckend. Wie immer, Parodie, Betrug. Es gibt auch einige Archetypen, mit denen die hyperboreischen Siddhas, die Divyas, arbeiten. Außerdem, im Mysterium der freiwilligen Niederlage dieser göttlichen Krieger, verlierend gewinnen, ist der Gefangene nicht ganz im Gefängnis von Chastelmarweile, in jener illusorischen Welt der Maya, weil sein wichtigster Teil draußen blieb, wie am Rande einer Quelle wartend. Er könnte niemals ganz in dem gestalteten Bildnis der Materie des Demiurg sein, weil dieses ihm nicht widerstehen würde. Deswegen wird der Gefangene immer über einen geheimen Gang verfügen, über einen Fluchtweg aus dem Gefängnis. Es genügt, eine Hand nach dem Selbst auszustrecken, zu jener so alten Persönlichkeit, die vor dem Ich ist. Auf halbem Wege werden sich ihre Hände vereinen und dann wird jenes mächtige Wesen die ganze Symphonie einer hyperboreischen Notenfamilie ihn wie ein grüner Strahl durchkreuzen, ihn von Teil zu Teil durchdringen, sein astrales Blut in blaugrüne Feuerflammen verwandeln, seine Gestalt aus unsterblicher Materie mit Vraya bedecken, seine Pupillen quadratisch machend. Und es wird Nos sein, ihm ein Gesicht geben können, zwei Gesichter, vier Gesichter, von El Ella und Ella El, dem, der wartend in der Ewigkeit zurückblieb. Obwohl dies der versteckte Sinn jener freiwilligen Niederlage ist, des verlierend Gewinnen, dieses erbarmungslosen Kampfes gegen den Feind Klingsor Jehova und seiner Maya, so hat der Gefangene dies vergessen, denn in Chastelmarweile steht er unter einer Hypnose und der Wirkung tödlicher Drogen, die seine Untätigkeit und Ergebenheit bewirken. Deswegen ist die Ankunft der Avataras, der Tulkus, vonnöten, um die Divyas zu befreien, sie zu erschüttern und zu erwecken, die der rassischen Sünde des Mestizentums mit dem Tiermenschen verfallen waren, die heute die Viras sind, die exilierten Helden, die Pilger der großen Sehnsucht. Die Befreiung wird nur möglich sein, wenn das Mestizentum nicht so weit fortgeschritten ist, um den Vira in Pasu zu involutionieren. Dieser letzte Versuch der Befreiung war das großartige Bemühen des esoterischen Hitlerismus. Und ist es noch. Gleichzeitig mit der Wiederkehr des goldenen Zeitalters wird sich die Rückkehr nach Hyperborea erfüllen. Die neutralen Engel sind jene hyperboreischen Divyas, die, in Versuchung gebracht, durch eine fantastische Möglichkeit an der Schöpfung des Demiurg teilzunehmen, sich in seine Sklaven und Diener, die Äonen, die Manus der Kalpas, Manvataras und Yugas verwandelt haben. Der Avatar, der Tulku, hat nichts mit ihnen noch mit dem Demiurg zu tun. Er ist ein Befreier, ein Bodhisattva, der von einem sehr weit entfernten anderen Universum hinter den Sternen stammt, von einem Hyperborea jenseits des Himmels, der nach Belieben zurückkehrt und nur für Augenblicke, wie wir es bei Hitler sahen, um bei der Befreiung der Kameraden Viras, der freiwilligen Gefangenen, der exilierten Helden behilflich zu sein. Alle zusammen werden sie gegen die Legionen des Demiurg kämpfen müssen, die die Existenz eines illusorischen Universums, einer frustrierten Nachahmung davon verteidigen. Ein Widerschein auf der anderen Seite des Spiegels, ein Nichts. Die Natur, die der Dämon Jehova mit einer dichten Schicht des Betruges, des Todes, Maya, bedeckt hat. Eine goldene Natur, umgeben von Kali-Yuga, leidet unter dieser Maya und wartet auch auf die Verwandlung, die Erlösung. Denn was möchtest du anderes, o Welt, als dich in uns unsichtbar zu verwandeln, sagte Rilke. Die neutralen Engel sind hyperboreische Siddhas, die Luzifer, Apollo, verrieten. Es sind die Legionen Jehovas, seine kriegerischen Vorposten. Auf der Erde sind sie durch den weißen Verrat vertreten und kämpfen gegen ihre Bluts- und Rassebrüder himmlischen Ursprungs unter den Befehlen des Juden, jenes Golem Jehovas. Die neutralen Engel und die weißen Verräter waren auch hypnotisiert, beherrscht worden. Sie arbeiten dafür, damit die Viras auf Erden die göttlichen Exilierten weder siegen noch sich befreien können, aber an dem Plane des Demiurg Jehova mitarbeiten, um den Juden in die Herrschaft des Planeten einzuführen. Direkt oder über ihre Institutionen und mit der unheilvollen Erscheinung des jüdischen Jesus Christus, auch eine Nachahmung des nordisch-hyperboreischen Christos Wotan, des Christus von Atlantis Quetzalcoatl, wie wir sahen, sind sie es, die der undiskriminierten Vermischung der Arier mit den niederen Kreaturen der Sklaven von Atlantis Auftrieb gaben. In Europa, in Nordamerika, in Zentral- und Südamerika. Hier findet man die Erklärung für den Verrat der deutschen Generäle und der europäischen Adelsfamilien, der Häuser von Savoyen, Habsburg, Mountbatten, des Königshauses von England. Sie alle waren mit Juden vermischt, zudem gehörten sie freimaurerischen Organisationen oder christlichen Kirchen an. Als man im Universum den Befehl gab, einstimmig gegen Hitler tätig zu werden, konnten sie nichts anderes tun, als zu gehorchen, durch Hypnose, durch den Zwang ihres Blutes, aus Angst und sogar aus Dummheit. Aber das darf nicht dazu führen, den hauptsächlich Schuldigen aus den Augen zu verlieren, den internationalen, mythischen und planetarischen Juden und seinem Demiurg Jehova. In der Gegenwart wie in der Vergangenheit hat man große Anstrengungen unternommen, ihn zu verbergen, die Aufmerksamkeit auf jene Subversion hin, die ihn übertrifft, abzulenken versuchend oder auch auf den weißen Verrat selbst hinweisend. Doch täuschen wir uns nicht, denn sie alle sind nichts weiter als ergebene und gehorsame Mitarbeiter des Juden hier auf Erden und seinem Demiurg im Jenseits. Sie stehen unter seinem Kommando, arbeiten für ihn und dafür, ihm die planetarische Herrschaft zu übertragen. Sie werden auch seine Opfer und seine Nahrung am Ende des Manvatara sein. Weil der mythische und unbestechliche Jude sie als Verräter betrachtet, wird sein Demiurg sie vernichten. Sogar die neutralen Engel sind dazu übergegangen, bloße Diener des Juden und seines außerirdischen Demiurg-Archetypen zu sein. Sollte der Demiurg rechtzeitig entdecken, dass er den Krieg verlieren wird, würde er seinem jüdischen Golem den Befehl geben, die Erde zu zerstören, bevor er ihre Umwandlung zulässt. Er würde dies selbst mit seinem illusorischen Universum tun. Doch dies ist nun unwichtig, denn er hat diese Gelegenheit verpasst. Der Avatar des Führers hat den Krieg bereits gewonnen. Nur wissen das der Demiurg und der Jude nicht. Auch die schlafenden Gefangenen, die hypnotisierten Viras, wissen es nicht. Und selbst wenn noch sehr wenig Zeit verbleibt, müssen wir für einige von ihnen weiterkämpfen.